Abschnitt 4 aus Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Heise. Das Märchen vom Herzblut. Ende. Sie waren unter diesen Reden bei der Wohnung der Künstlerin angelangt, einem niedrigen Hause, das einsam an der Straße lag. »Hier muss ich Sie verabschieden«, sagte die Fee Dilibab. »Meine alte Maruscha wird sich schon wundern, wie lange ich heute ausbleibe, da ich sonst gleich nach meiner letzten Nummer weggehe. Haben Sie Dank für Ihre Begleitung. Ich darf wohl auf Wiedersehen sagen.« Sie zog den Reithandschuh aus und reichte ihm ihre kräftige, bleiche Hand. Als er sie küssen wollte, zog sie sie zurück. »Nein«, sagte sie, »für einen Dichtermund ist sie zu gering. Der darf sich höher hinaufwagen.« Damit umfing sie ihn rasch und drückte ihm einen leichten Kuss auf die Lippen. »Und nun schlafen Sie wohl.« »Nein, schlaf wohl. Wen ich geküsst habe, der ist mir kein Fremder mehr. Zu dem muss ich du sagen. Also gute Nacht und träume was Hübsches von der Dilibab. Oder vielmehr von Irma, denn so bin ich getauft. Und den anderen Namen führe ich nur auf den Plakaten.« Sie zog die Klingel am Hause. Sogleich öffnete sich die Tür und ein altes Weibchen erschien auf der Schwelle, in dem Hans Lutz die Verkäuferin der Stoffhandlung zu erkennen glaubte. Doch wurde er wieder zweifelhaft, da sie ihn aus ihren scharfen alten Augen fremd und sonderbar anstarrte. So ging er, von allem Erlebten verwirrt und aufgeregt, langsam die Straße zurück und über den jetzt totenstillen Jahrmarkt nach Hause. Der Freund lag schon zu Bette, war aber noch wach und begrüßte ihn mit einem forschenden Blick. »Du bist lange ausgeblieben, Hans«, rief er. »Ich erzähle dir morgen alles«, versetzte der Jüngling. »Jetzt bin ich zu müde dazu. Gute Nacht.« Er warf sich aufs Bett, aber der Schlaf wollte nicht kommen. Auf seinen Lippen fühlte er noch immer den sanften Druck des reizenden Mundes. Die schwarzen Augen glühten ihn an, als ob es taghell in seinem Schlafgemach wäre. »Irma«, wie oft sagte er sich den fremdklingenden Namen vor und rief sie die schlanke, schimmernde Gestalt mit ihren kecken Sprüngen und dem schwankenden Wiegen auf dem Rücken des Pferdes zurück. Das Blut klopfte ihm ungestüm in den Adern. Dass es ein solches Geschöpf auf Erden gab und er so vertraulich ihm begegnen durfte, was waren all seine ersten Lieben, deren er 3 bis 4 zählen konnte, mit ihren zahmen Freuden und Leiden, gegen dieses bezaubernde Gefühl einer ersten, allgewaltigen Leidenschaft. Am frühen Morgen saß er schon am Schreibtisch und mühte sich ab, Verse an sie zu dichten. Das war ihm sonst, wenn er ein schönes Mädchen ansingen wollte, so leicht von der Hand gegangen. Heute versagte ihm jedes Wort, jede zierliche Wendung schien ihm armselig gegen das stürmische innere Gefühl. Phantasus, der mit halb spöttischer, halb mitleidiger Miene um ihn herumstrich, hörte endlich auf, etwas aus ihm herauslocken zu wollen. »Da macht wieder einmal einer einen dummen Streich«, zitierte er, denn er war wohl belesen in seinem Goethe. Dann sah er, wie der stumme Freund das angefangene Blatt zerriss und aus dem Hause lief. Den Gedanken seiner Schönen, einen Morgenbesuch zu machen, gab er bald wieder auf. Er fürchtete, sie möchte im hellen Tageslicht sich wundern, was sie gestern unter dem Sternenhimmel Besonderes an ihm gefunden habe. In seine Sehnsucht vertieft, schlenderte er durch die Stadt. An der Universität stahl er sich hurtig vorbei, und da er im Schaufenster eines Juweliers ein paar seltsame Ohrringe sah, trat er ein, sie zu kaufen. Es waren ziemlich große und breite Goldreifen, die sich irgendwie aus dem Süden, wo dergleichen üblich sind, hierher verirrt hatten. Oben mit einem Rubin geschlossen. Hans erinnerte sich, dass Irma nur ganz kleine verbogene Ringlein in den Ohren getragen hatte und dachte, wie hübsch die roten Steine funkeln müssten, wenn die dunkle Mähne darüber hinwehte. Der Preis überstieg freilich weit sein Vermögen, denn es seien echte Steine und sehr kostbar, versicherte der Händler. Endlich kam der Kauf doch zustande, da Hans seine Uhr aus schwerem Golde, ein Erbstück von Großvater, dazu gab. Nur vorläufig als Pfand, beruhigte ihn der Juwelier. Er könne das Familienstück nach und nach durch Abzahlungen wieder in seinen Besitz bringen. So zog der junge Verliebte sehr zufrieden mit seinem Handel ab und verbrachte den Rest des Tages in ziellosen Wanderungen, ungeduldig den Abend herbeisehnend. Als endlich das Trompetensignal ihm ankündigte, dass die Stunde seines Glücks angebrochen sei, versicherte er sich hastig desselben Platzes in der Loge, den er gestern eingenommen. Heute aber war der Zutrank nur gering, die unteren Bänke zur Hälfte leer, in den Logen nur hie und da einer der Honoratioren mit seiner Familie. Es war dem verliebten Jüngling unbegreiflich, dass nicht jeder, der sie einmal gesehen, Abend für Abend unwiderstehlich in den Zirkus zurückgezogen würde. Und wirklich, trotz des leeren Hauses übertraf sie sich heute selbst in noch viel verwegneren Künsten und einem Kostüm, das noch ausgesuchter all ihren Reiz zur Schau brachte. Nur an den Schranken unten die jungen Offiziere waren ihr treu geblieben und huldigten ihr noch lärmender als gestern. Hans aber war mit seinem Herzen so ganz in den Augen, dass er sogar das Klatschen vergaß. Das schien ihm nur ein verächtlicher Beifallsausdruck, wo sich die höchsten Wunder der Kühnheit und Anmut offenbarten. So entschuldigte er sich auch gegen sie selbst, als sie richtig wieder nach ihrer letzten Nummer zu ihm in die Loge trat. »Du bist ein dummes Kind«, sagte sie und gab ihm einen sanften Schlag auf die Wange. »Wir können an Händen, die uns beklatschen, nie genug haben. Doch ausnahmsweise lasse ich mir deine stumme Begeisterung gefallen. Nun aber komm, wir wollen gleich nach Hause. Ich habe dir viel zu sagen.« Sie zog ihn hinaus und er folgte ihr in seliger Beklommenheit. Als sie unten aus der Türe traten, stand einer ihrer eifrigsten Anbeter Schildwacht davor. »Sie sollen mir heute nicht wieder einschlüpfen, reizende Fee«, rief er. »Ich beanspruche das Recht, Sie nach Ihrer Behausung zu eskortieren.« »Dies Recht habe ich bereits jemand anders eingeräumt«, erwiderte sie kurz und kühl. »Adieu, Herr Leutnant.« Damit nahm sie Hansens Arm und ging an dem Lästigen vorbei. Der aber rief ihr nach, »über den Geschmack soll man bekanntlich nicht streiten. Dass Sie mir aber diesen grünen, dummen Jungen vorziehen, ist denn doch pyramidal.« Sofort stand Hans still und sagte, »Verzeih einen Augenblick, ich habe dem unverschämten Gesellen etwas ins Ohr zu sagen.« »Um Gottes Willen«, hauchte sie, »er weiß nicht, was er spricht, ich beschwöre dich.« Hans aber war zu dem Beleidiger getreten und hatte ein paar leise Worte mit ihm gewechselt, worauf er zu der erschrockenen Freundin zurückkehrte. Obwohl er ihr sagte, um sie zu beruhigen, der Angreifer habe das Schimpfwort zurückgenommen, blieb sie doch ungläubig und so wortkarg, dass nun ihm sich die Zunge löste und er ihr erzählte, wie er diese 24 Stunden nur im Denken an sie hingebracht hatte. Sie erwiderte nichts, als dass sie leise seinen Arm drückte. Zu Hause angelangt gab sie der alten Dienerin. Nein, es war kein Zweifel möglich. Er fand hier wirklich die Stopfhexe wieder. In einer fremden Sprache einen Auftrag und zog sich dann in ein Zimmer nebenan zurück. Nach 10 Minuten erschien sie wieder in einem losen, hellen Schlafrock. Statt des Gürtels eine rote Schärpe um die Mitte geschlungen, die Haare wieder aufgelöst. Sie lächelte ihm entgegen, da seine leuchtenden Augen ihr sagten, wie sehr sie ihm auch in diesem Kostüm gefiel. »Oh«, sagte sie, »Fedelibab hat noch mancherlei Verkleidungen, in so vielen Farben wie der Regenbogen. Aber nun komm, Hänschen, ich habe starken Hunger und noch mehr Durst. Du musst aber mithalten.« Sie setzten sich an den Tisch, auf dem die Alte ein paar Schüsseln mit kalter Küche und eine Flasche mit rotem ungarischen Wein aufgetragen hatte. Irma füllte 2 feine venezianischen Gläser und reichte ihm das eine. »Auf gute Freundschaft«, sagte sie und stieß mit ihm an. Aber da er heftig sein Glas dem ihre näherte, zersprang dieses und die rote Flut ergoss sich über das Tischtuch. »Kehre dich nicht daran«, rief sie, seine Bestürzung gewahrend. »Das bedeutet nur, dass wir besser tun, aus einem Glase zu trinken.« Und nun nahm sie ihm das Seine aus der Hand und leerte es auf einen Zug. Die Alte hatte murrend und vor sich hin raunend das Tischtuch weggenommen. »Wenn man ein bisschen nachhilft, Mütterchen, könnt ihr einen blutigen Romanstoff daraus machen?« wagte er zu fragen, wobei er sie prüfend ansah. Sie stellte sich aber, als verstände sie nicht, was er meine, und verließ kopfschüttelnd das Gemach. nun sind wir allein«, sagte Irma, »nun wollen wir uns zusammensetzen und ernsthaft allerlei besprechen.« »Vorher möchte ich dir noch ein bescheidenes Andenken überreichen«, stammelte er und zog den kleinen Schmuck hervor. »O, du großer Kindskopf«, rief sie, »was fällt dir ein? Meine Ohrringe scheinen dir zu dürftig für eine in der alten und neuen Welt gefeierte Künstlerin. Aber du musst wissen, ich trüge nie andere. Und wenn mir der Schah von Persien Diamanten groß wie Taubeneier in die Ohren stecken wollte. Denn diese hat mir mein armes Mutter geschenkt, als ich zur ersten Kommunion gegangen bin, das Einzige, was ich von Hause mitgenommen habe. Übrigens sollst du mir gar nichts Kostbares schenken, denn ich bin viel reicher als du. Da, schau!« Und sie lief zu einem alten Schrank an der Wand und nahm ein Blechkästchen heraus, das sie aufschloss. »Schau, was für hübsche, blanke Dingeln da beieinander liegen, alles Präsente von meinen Verehrern. Aber wenn ich einem einzigen anders dafür gedankt habe als mit einem freundlichen Kopfnicken, will ich auf der Stelle so alt und krummbuckelig werden wie meine Maruscha. Trag deine schönen Ohrringe nur wieder in den Laden zurück, wenn du kein Schwesterchen hast, dem du sie schenken kannst. Für deinen guten Willen aber lass dich küssen. Ich weiß nicht, wie du es anfängst, aber je länger ich dich anschaue, desto mehr gefällst du mir.« Sie schlang ihm die Arme um den Hals und küsste ihn, heute weit süßer und feuriger als gestern Nacht, dass ihm der Kopf schwindelte vor übergroßem Glück. Als er sie aber gar nicht wieder aus seiner Umarmung entlassen wollte, machte sie sich kräftig los und sagte, »Basta für diesmal, wir dürfen unsere Zeit nicht mit solchen süßen Narrheiten vertändeln. Ich habe dir etwas sehr Wichtiges vorzutragen.« Dabei setzte sie sich auf seinen Schoß, so unbefangen wie ein Kind, strich ihm das dichte braune Haar aus der Stirn und sagte, »Höre, wenn du mich so lieb hast wie ich dich, so musst du mir einen großen Dienst leisten. Ich bin entschlossen, nicht länger bei der Gesellschaft auszuhalten. Man behandelt mich ja soweit nicht schlecht. Und ich habe meinen Almanzor, verstehst du, das Schulpferd, und auch die anderen Pferde so lieb, dass mir der Abschied schwer werden wird. Aber du weißt noch nicht«, sie sah düster in ihren Schoß, »da ist nämlich jemand, der mich als sein Eigentum betrachtet, ein wilder, gefährlicher Mensch, ein Vetter des Direktors, der so riesenstark ist, dass er auf dem ausgestreckten Arm ein ausgewachsenes Pferd tragen kann. Der gebärdet sich, als ob er mein Mann wäre, obwohl wir nie getraut worden sind. Wenn ich mich ihm widersetzen will, droht er, mich zu erwürgen, und da er rasend in mich verliebt ist, weiß der Himmel, was er noch einmal tut. Augenblicklich ist er nach Köln gereist, um dort alles zu besprechen für unser Auftreten. Aber übermorgen soll er zurückkommen, und es überläuft mich kalt, wenn ich daran denke. Nun, Hans, mein Geliebter, da du ein freier Mann und ein Dichter bist, denn ich denke, alle Dichter sind vogelfrei, nun sollst du mich von hier entführen, gleich viel wohin. Wir verstecken uns in irgendeinem heimlichen Nest, wo der Babogio, so heißt der Wilde, uns nicht auffinden kann. An Geld fehlt mir's nicht. Ich nehme auch all meinen Schmuck mit. Ja, wenn ich's recht bedenke, wir könnten schon diese Nacht. Wart noch etwas. Ich will dir zeigen, dass ich ein kluges Schätzchen bin, das an alles denkt. Sie glitt von seinen Knien herunter und huschte aus der Tür. Nicht lange, so trat ein junger Mann ins Zimmer, in einem schmucken dunklen Anzug, ein Mäntelchen umgehängt, einen breiten Künstlerhut tief in die Stirn gedrückt. »Guten Abend, Kamerad«, tönte eine tiefe Stimme ihm entgegen. »Wohnt hier Fräulein Irma, genannt Fee Delibab?« Im nächsten Augenblick flogen Hut und Mantel in den Winkel und das reizende Geschöpf schlang die Arme wieder um den nun vollends bezauberten Freund. »Geld, ich kann Komödie spielen«, rief die Übermütige. »Mit mir kannst du überall wagen, dich ehrbar sehen zu lassen. Und wenn ich mich unter vier Augen wieder auf meine Mädchenschaft besinne, soll's dein Schade nicht sein.« »Du einzige, himmlische, süßeste Geliebte«, rief er, ihre Küsse erwidernd. »Aber heute Nacht schon?« »Nein, das ist unmöglich. Ich habe morgen noch...« »Ich weiß, was du sagen willst«, unterbrach sie ihn. »Du musst dich von dem frechen Menschen erst noch ein bisschen totschießen lassen.« »Aber daraus wird nichts. Jetzt gehörst du mir. Ich habe ältere Rechte auf dich, um ganze 24 Stunden ältere. Hernach, wenn du deiner armen kleinen Irma überdrüssig geworden bist, dann ist immer noch Zeit genug, den dummen Jungen in deinem oder seinem Blut abzuwaschen. Heute aber und die nächste Zeit, solange es reicht, gehört jeder deiner Blutstropfen mir. Verstehst du? Hast du den Mut, das nicht ganz in der Ordnung zu finden? Wieder war sie ihm auf die Knie gesprungen und hatte den einen Arm um seinen Hals gelegt. Siehst du, sagte sie, auch der Himmel ist mit uns verschworen. Es ist eine ganz sternlose Nacht. Wenn Mitternacht geschlagen hat, machen wir uns leise davon. Ich kann den Stall öffnen, da hole ich uns zwei der geringeren Pferde heraus und wir reiten bis an die Morgendämmerung. Denn mit der Eisenbahn wär's gefährlich, da wissen sie gleich, wohin wir entwischt sind. Sobald es dann ohne Gefahr geschehen kann, schicken wir die Gäule zurück und reisen zu Fuß oder zu Schiffe weiter. Vielleicht nach Belgien hinein, wo ich schon einmal gewesen bin. Oh, die Welt ist weit und zwei Liebesleute finden überall gutes Quartier. Und bis mir wieder die Sehnsucht kommt, mich auf ein Pferd zu schwingen. Aber horch, was war das? Sie blickte nach dem Fenster. Doch der Vorhang ließ sie nicht erkennen, was sich draußen regte. Im nächsten Augenblick aber wurde der leichte Riegel, der die beiden Flügel verschloss, von einer kräftigen Faust gesprengt und ein riesenhafter Mann schwang sich mit einem lauten Fluch ins Zimmer herein. Sie hatte nur eben Zeit, sich von dem Schoße des Jünglings herabgleiten zu lassen. An allen Gliedern zitternd, doch mehr vor Zorn über die Störung als vor Schrecken, stand sie, ihren Geliebten mit ihrem Leibe deckend, vor dem Eingedrungenen. Hinaus, rief sie ihm zu und deutete mit dem ausgestreckten Arm nach der Tür. Was hast du hier zu suchen? Ich gehöre dir nicht an. Ich bin frei und kann mir Freunde wählen, wie es mir beliebt. Der ungeschlachte Geselle antwortete nicht sogleich, sondern betrachtete das Paar mit einem höhnischen Grinsen. Auch Hans war aufgesprungen. Er konnte nicht zweifeln, wen er vor sich hatte. Zu anderer Zeit wäre ihm der Riese mehr spaßhaft als furchtbar erschienen, denn mit dem schwarzen Bart, der fast bis an die Augen reichte, den vorgequollenen, wasserblauen Augen und dem gewaltigen Mund, aus welchem zwei Reihen blanker Wolfszähne hervorglänzten, sah er aufs Haar einem Nussknacker ähnlich. Der Hut war ihm rücklings vom Kopf gefallen, auf dem kurz geschorene schwarze Borsten sich emporsträubten. So stand er eine Minute lang, die schweren Fäuste wiegend wie zu einem Boxerkampf. Dann, aus dem Weg, elende Dirne, knirschte er, mit dir rechne ich hernach ab, erst will ich diesen, deinem erbärmlichen Milchbart, einen Denkzettel geben, dass er das Wiederkommen für ewige Zeiten vergisst. Er trat einen Schritt näher und hob die Hand, um sie beiseite zu schleudern. Sie aber hatte blitzschnell aus dem Knoten ihres dicken Haars einen langen, schmalen Dolch von spanischer Arbeit gerissen und hielt ihm dem Feind entgegen. »Rühre ihn nicht an«, rief sie, »ich bin aufs Äußerste gebracht, und wenn du ihm nur ein Haar krümmst.« Im nächsten Augenblick hatte der Wütende ein Messer ergriffen, welches neben ihrem Teller lag. Ein paar Sekunden lang rangen die beiden miteinander, jedes bemüht, dem anderen die Waffe zu entreißen. Plötzlich aber fuhr die breite, stumpfe Klinge des Mannes seiner verzweifelt kämpfenden Gegnerin in den Hals. Ein heller Blutstrahl schoss heraus, und mit einem leisen »Ach« brach die junge Gestalt vornüber zusammen. Auch der Jüngling, zu blinder Raserei gestachelt durch diesen Anblick, hatte nach einem Tischmesser gegriffen. Doch ehe er noch dem Feind damit zu Leibe rücken konnte, traf ihn selbst ein sicher gezielter Stoß in die linke Brust. Und lautlos stürzte er neben dem hingestreckten Leibe seiner Geliebten zu Boden. Der November war herangekommen. Ein erster leichter Schnee rieselte vom dunklen Himmel. Da schlug der junge Dichter in seinem stillen, warmen Zimmer, wo er 3 Wochen im Wundfieber gelegen, zum ersten Mal mit leise aufglimmendem Bewusstsein die Augen wieder auf und blickte staunend um sich. »Guten Morgen, Hänschen«, rief der Freund, der an seinem Bette stand. »Endlich ausgeschlafen. Die Nacht war ein bisschen lang, und manchmal dachte ich, und wohl auch der Doktor, sie würde erst am jüngsten Tag ein Ende nehmen. Jetzt aber heißt's fein stille bleiben und langsam sich wieder ans Wachen gewöhnen. Da trink von diesem kühlenden Tränkchen, Bis zum Rheinwein musst du dich noch eine Weile gedulden. »Hab ich denn das alles nur geträumt?« fragte der Jüngling mit schwacher Stimme. »Nein, lieber, du musst mir alles sagen. Ich falle sonst wieder in meine Fieberglut zurück. Ich bin stark genug, und wenn ich nicht weiß, was aus ihr geworden ist, ob auch sie sich wieder erholt.« »Um sie brauchst du nicht zu sorgen«, versetzte der andere mit einem verhaltenen Seufzer. »Es geht ihr vortrefflich und bleibt ihr nichts zu wünschen. Euren Feind, den Mordgesellen, hat man freilich nicht fassen können. Der hat das Weite gesucht, als die Alte, die Stoffhexe, weißt du, hereinstürzte und das holde Liebespaar in seinem Blute liegen sah. Ich kam zum Glück gerade an dem Hause vorbei, sah den Kerl aus dem Fenster springen, und wie ich neugierig herantrat, erschrak ich gewaltig, als ich die Teufelei, die er in dem Zimmer angerichtet hatte, überblickte. Ich habe dann dafür gesorgt, dass du gleich hierher geschafft wurdest. Das arme Liebchen überließ ich der Alten. Ein paar Tage ist die Gauklerbande still davongezogen. Vermutlich haben sie ihre Fee Dedibab mitgenommen, wenn ihr Name auch nicht mehr auf dem Programm stehen wird. Du siehst aber, lieber Sohn, in was für Mordgeschichten man sich verirrt, wenn man sich der Führung eines so weisen Pädagogen, wie ich bin, entzieht. Der Kranke ließ das Haupt in das Kissen zurücksinken und lag eine Weile mit geschlossenen Augen. Diesen ganzen Tag versuchte er noch mehrmals, Genaueres von dem Freunde zu erfahren. Der aber verschanzte sich hinter dem Befehl des Arztes, jedes aufregende Gespräch zu vermeiden. Erst ein paar Tage später, als Hans zum ersten Mal das Schmerzenslager verlassen konnte, sagte jener, ihn zu dem Tische führend, auf dem der alte Brokatfetzen ausgebreitet lag, »Du wirst Augen machen, lieber Sohn. Denk, mit dem Taschentuch, das ich auf deine Wunde drückte, um das hervorstürzende Blut zu hemmen, habe ich hernach die Muster des alten Lumpens betupft. Ich erinnerte mich während der Nachtwache, dass die Stoffmuhme das Mittel empfohlen hatte, um die verschossenen Farben aufzufrischen. Nun schau, wie trefflich das Rezept sich bewährt hat.« Der Jüngling starrte, beide Hände auf den Tisch gestützt, in tiefem Sinnen auf das alte Gewebe. Da erkannte er wirklich eine wundersame, süß-traurige Historie, in wechselnden Bildern abgeschildert, von einem Liebespaar, das nebeneinander auf einem Ruhebett saß, ein Büchlein auf den Knien des Jünglings, in welchen sie gelesen zu haben schienen. Aber ein reizvolleres Geschäft hatte ihre Wissbegierde unterbrochen. Ihre Arme hatten sich umfangen und die Lippen, statt die geschriebenen Worte nachzusprechen, aus dem Stegreif allerlei süße Laute gestammelt, bis auch die verstummten. Und dann war ein wilder Geselle hereingestürmt und hatte die beiden Glücklichen in eine Welt geschickt, in der niemand ihre zärtliche Zwiesprache mehr zu stören vermochte. Deutlich sah der Dichter die Augen der jungen Frau glänzen und das Lächeln, mit dem sie ihren schönen, blühenden Mund dem Freunde bot. »Wie ist mir denn«, sagte er, »habe ich diese Geschichte nicht schon irgendwo gelesen und verstehe sie jetzt zum ersten Mal? Diese Dame ist lange nicht so schön wie eine andere, die ich gut kenne, und wenn ich die nicht bald wiedersehe, werde ich nicht ganz genesen. Ich bitte dich, Phantasus, sage mir, wo sie hin verschwunden ist.« »Warum schweigst du? Du willst mir doch nicht das Grässlichste verhehlen, dass sie...« Der Freund wandte sich ab. Als er sich wieder umkehrte, lag der kaum Genesene bewusstlos am Boden. Seine Wunde hatte sich wieder geöffnet. Ein frischer Strahl war über den Tisch gespritzt. Auch über diesen Rückfall hob ihn seine Jugendkraft hinweg. Zu Anfang des März war er so weit erstarkt, dass er auf den Arm des Freundes gestützt langsam den Friedhof betreten konnte. Da standen sie lange vor einem Hügel, den ein einfacher Stein bedeckte, und die Augen des Jünglings hafteten fest auf dem Namen Dedibab, der statt jeder anderen Inschrift in den Stein gemeißelt war, bis ein Schleier heißer Tränen ihm den Blick verdunkelte. Als er von dieser ersten Ausfahrt wieder nach Hause gekommen war, fing er sofort zu dichten an. Ein seltsam trauriges und wonnevolles Spiel, das die Geschichte jenes alten Liebespaares da unten im welschen Land behandelte. Freund Phantasis stand ihm dabei mit gutem Rat zur Seite, und sie förderten das Werk so rasch, dass Hans es schon nach 4 Wochen beendet hatte. Er trug es, da die Tinte noch kaum trocken war, zu dem alten Professor hin, der es sogleich zu lesen versprach. Als der schüchterne junge Poet sich wieder meldete, wurde er aufs Freundlichste empfangen. »Ihr Trauerspiel ist noch kein Meisterwerk, junger Freund«, sagte der alte Kenner, »aber wie weit ist die Kluft zwischen Ihren früheren poetischen Exerzitien und dieser Arbeit? Hier ist Leben und Wahrheit. Und wenn Sie noch zuweilen sich ungeschickt anstellen, so ist's, verzeihen Sie den Vergleich, wie der unbeholfene Lauf eines jungen Neufundländers. Die Rasse ist edel.« Und dann, mit einem feinen Blick in das noch immer bleiche Gesicht des Jünglings, von dessen Abenteuer er wohl gehört haben mochte, »man sieht es jeder Zeile dieser Dichtung an, dass sie mit ihrem Herzblut geschrieben ist.« Ende von Abschnitt 4.